Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, meine erste Anruferin heute Nacht ist, oder Anrufer ist heute Nacht, frage ich mal meine Regie. Der Kai. Hallo Kai. Hi. Hallo Kai. Ich sehe dich gar nicht hier auf meinem Computer, aber ja? Du bist da, umso besser. Ich bin da. Kai, um was geht's denn bei dir? Wie alt bist du denn zunächst? Also ich bin 47. Ja. Worum es geht, also einmal um mein vergangenes Projekt mit meiner Simpson-Duo und einmal um das kommende. Dein vergangenes Projekt mit der Simpson-Duo? Ja, ich hatte die Idee mit der Simpson-Duo. Was ist das? Bitte? Was ist das? Eine Simpson-Duo ist ein Krankenfahrstuhl. Aus der ehemaligen DDR, hat 50 Kubik und fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35. Spitze bringt das Ding 60. Moment mal, ein Krankenfahrstuhl? Ja. Verstehe ich nicht. Ist das jetzt ein spaßiger Begriff? Nein. Ein Krankenfahrstuhl fährt 35? Der fährt Spitze 60. Wo fährt er? Hallo, ich verstehe nichts. Wo fährt denn dieser Fahrstuhl? Also der kommt aus der ehemaligen DDR. Ja, habe ich schon verstanden. Ja? Ja, und es gibt, also ich habe das Modell 4.2, ja. Von denen sind 1000 Stück gebaut worden. Ja, also ein Fahrstuhl ist für mich etwas in einem Haus, wo man von unten nach oben fährt. Ach so, nein, ein Krankenfahrstuhl, also ein Krankenrollstuhl, wenn ein man so Rollstuhl? Will. Ja, also jetzt kein, das ist ein Fahrstuhl einfach, der im Haus ist. Der hat mit Kranken, der nimmt Kranke und Gesunde. Ja, also es ist ein Gefährt, also damit kann man ja, fahren. Ja, natürlich, es ist ein Gefährt, mit dem man fahren kann. Ich höre ist gerade, aber eben ein Krankenfahrstuhl. Ja, Rollstuhl vielleicht, dann verstehen wir es besser. Ich höre gerade, wir haben ein Bild. Ja! Wir haben ein Bild. Ah, das muss ich jetzt für die Zuhörer erklären. Das sieht aus wie so ein verbreitertes Moped, ne? Irgendwie ja, so. Genau. Ja, so ist es auch. Man hat letztendlich, wenn man so will, zwei Schwalben auseinandergenommen. Ja, genau. So sieht es aus. Genau, ja. Ja, und das, erzähl mal, was machst du jetzt mit diesen Sachen? Oder mit diesem Ding? Da auf dem Foto, was man da gerade sieht, da stehe ich auf Pol in Monaco. Auf Pol in Monaco? Am Freitag vor dem Rennen. Damit fährst du Rennen? Die Strecke war am Freitag frei, jedenfalls Teile von der Strecke, und die konnte man besuchen. Und wenn man schon mit der Duo in Monaco beim Rennen ist, dann muss man natürlich mit dem Duo, ich hatte mir das vorher überlegt, wäre doch total geil, wenn das Teil auf Pol steht. Und es hat es geschafft. Ja, also warst du doch auf einem Rennen dort? Ja, also ich habe das Rennen sozusagen besucht als Besucher, normal, wie alle anderen Millionen auch. Mann, du sprichst aber auch kompliziert, immer nicht so versteht. Aber jetzt habe ich es so verstanden. Und dieses Ding, dieses, wie heißt das, Simpson? Simpson oder genau Krause Duo. Ja, das ist dein Hobby. Das ist mein Hobby. Ja. Und mit dem Ding bin ich im Mai und im Juni 5.000 oder 6.000 Kilometer durch Frankreich gedüst. Das war meine persönliche Tour de France. Das ist ja interessant. Wie viel PS hat das Ding? Das Ding hat 3,6 PS. 3,6 PS, das ist sehr putzig. Ja. Das ist ja putzig. Ist, wie gesagt, sehr breit. Ich kann jetzt vorne nur ein Rad sehen. Genau. Hat es hinten auch nur ein Rad oder zwei? Nein, Räder? Hinten hat es zwei Räder. Das kann also nicht umkippen, das Ding. Das, ja gut, wenn du zu schnell in die Kurve gehst, dann natürlich, schon. Natürlich. Und damit hast du so eine weite Tour gemacht. Ja, aber das war also der eine Grund. Also ich bin da, Frankreich war der Hammer. Das ist so toll. Ja. Und ich habe mir schon vor der Reise gedacht, das wird richtig schön, aber meine Erwartungen wurden wirklich bei weitem übertroffen. Das war einfach herrlich. Also du schwärmst jetzt von dem Land Frankreich. Ja, ja, und von den Franzosen. Natürlich. Natürlich. Ich wollte aber noch ein bisschen was von diesem Fahrzeug wissen. Das hatte ich in den ganzen vielen tausend Kilometer während dieser Kilometer nicht im Stich gelassen. Doch, also ein paar Kleinigkeiten sind passiert, aber ich hatte Probleme mit meinen Speichen. Wobei das jetzt eher kleinere Probleme waren, dann ist mir ein Zündkerzenstecker kaputt gegangen. Einmal ist mir vorne an der Vorderradschwinge hat sich ein Gummiteil verabschiedet. Ja. Und ein Zündkerzenstecker ist kaputt gegangen. Das war's. Aber das ging so alles gut und du hast es dann auch handeln können. Ja, also erstmal das und bin ich auch im ADAC. Ach, der ADAC ist von Not. Der ADAC ist auch für so etwas auch zuständig. Das machen die. Ja, genau. Ja, das ist schon klasse. Wie viel von diesen Dingern gibt es in Deutschland? Das ist das, also von dem Modell, was wir jetzt eben gerade gesehen haben, schätzt man ungefähr, dass 1000 Stück gebaut worden sind. In der ehemaligen DDR damals. In der ehemaligen DDR. Dann gibt's noch die 4-1er, von denen wurden einige mehr gebaut. Die sieht von außen aber sehr ähnlich aus. Mhm. Und wie sieht jetzt so die Zukunft aus? Welche Pläne hast du deinem schönen Gefährt? Ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dich heute eigentlich anrufe. Aha. Seit dem Wochenende weiß ich, dass ich am 15. Mai nächsten Jahres mit diesem Teil nach Vladivostok aufbreche. Am 15. Mai nächsten Jahres nach Vladivostok? Ja. Das sind wie viele Kilometer? So unglaublich. Laut Google Maps sind das 12.078 Kilometer ohne Umweg. Man muss sich vorstellen, du fährst, wo wohnst du? Freiburg. In Freiburg. Durch ganz Deutschland, durch ganz Osteuropa, durch ganz Russland durch. Ja, genau. Bis ans andere Ende quasi. Der Welt. Wahnsinn. Das geht? Das geht. Sagst du also, jetzt so? Ich bin überzeugt davon, das geht. Bist du denn von Natur aus ein Abenteurer? Denn das ist ja ein Abenteuer. Ja, ich wollte schon immer nach Sibirien. Ja. Das wollte ich eigentlich schon als kleines Kind. Ja. Und warum? Warum fasziniert dich? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber für Alaska und Sibirien hat mein Herz schon immer um einiges höher geschlagen als um ganz viele andere Länder. Kann ich aber auch verstehen. Diese Einsamkeit auch, die man dort erleben kann. Mhm. Also das muss grandios sein. Aber gegen die Fahrt ist ja deine Frankreich-Reise. Ja, das war eine Kaffeefahrt dagegen. Ja, wenn du so willst. Ja, natürlich, klar. Und das weiß ich auch. Hast du keine Angst? Aber letztendlich kann eben auch, ich weiß nicht, inwieweit man dich da unterrichtet hat. Ich bin eben gesundheitlich angeschlagen und. Nee, ich weiß gar nicht. Was hast du gesundheitlich? Ach so, ich hatte das vorher mit deinem Redakteur besprochen. Mhm. Ich bin eben einmal HIV-positiv. Mhm. Gut, damit gibt's eigentlich kein Problem. Aber ich bin eben dadurch auch schwer herzkrank. Mittlerweile 3 Herzinfarkte, Bypass-Operation, Defibrillator drin. Ach, und mehrere Stents. Und laufe jetzt eigentlich mit einer Herzleistung von 15-20% durch die Gegend. Okay, dann aber in allem Ernst. Kann man sich so etwas zumuten? Das ist ja nun wirklich kein Honiglecken. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich meine, die Frankreich-Tour war auch anstrengend. Und das war super. Und ich glaube, wichtig ist, dass man vom Kopf fit ist. Mhm. Hast du das genau schon erkundet, welche Route du nimmst, wie die Straße? Routen gibt's ja gar nicht so viele. Letztendlich geht's hinter Moskau nur noch Richtung Osten. Da gibt's Weil das ist auch die einzigste Möglichkeit oder für mich und meinem Duo, weil eine andere wäre dann eben über die Ukraine und dann eventuell eben auch durch Kasachstan und so. Da sind die Straßenverhältnisse einfach relativ schlecht. Und du wirst das ganz alleine machen? Oder noch sehr viel schlechter. Ja, ich werde das wohl alleine machen, weil es sei denn, es findet sich noch ein Verrückter. Wie lange kann man denn, sofern man das überhaupt vorher überlegen oder prognostizieren kann, wie lange dauert das? Ich habe mir überlegt, dass ich, also wenn's ganz, also ich will, also 60 Tagesetappen will ich machen, wobei dann auch noch sicherlich Pausen dazwischen kommen. Ja. Sprich, also ich werde nicht in 60 Tagen da sein, aber so mit 60 einzelnen Etappen rechne ich. Was weiß ich, eine Woche am Baikalsee und sowas ist dann auch drin. Und ein Abstecher nach in die Mongolei rein sollte es natürlich auch schon sein. Also mein Lieber, wenn du das geschafft hast, dann musst du dich aber bitte hier wieder melden. Ja, eine Sache, und die ist mir nämlich auch noch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Zwei Sachen. Und zwar einmal suche ich ein deutsch-russisches Freundschafts- oder Gemeinschaftsprojekt in Sachen AIDS oder HIV und AIDS, weil dafür würde ich dann sozusagen durch diese Fahrt gerne irgendwie Werbung machen und auch gucken, dass so dadurch eben Geld reinkommt. Ja. Und jeder, der irgendwie denkt, na gut, der ist ja vielleicht ein bisschen total verrückt, aber den sollte man irgendwie unterstützen in Form von Tipps oder weiß der Geier was. Ja, wobei wir können jetzt für dich persönlich keinen Spendenaufruf mehr machen. Das können wir nicht leisten. Nee, darum geht's auch gar nicht. Es geht da also ich habe schon verstanden. Für das Projekt, du würdest gerne auch für die deutsch-russische AIDS-Hilfe, wenn es so etwas, so eine Verbindung vielleicht geben könnte. Projekt und jemand weiß. Genau. Würden wir gerne dann an dich weitergeben, wenn ich gerne irgendwie was machen oder Informationen darüber bekommen. Ja. Und das andere wären nur Tipps, wenn da irgendjemand was für mich hat, ja damit. Sehr gut. Lieber Kai, also wenn was Interessantes ja bei uns reinkommt, reichen wir gerne an dich weiter. Und ja, super. Wir drücken dir die Daumen und bitte meld dich wirklich und wir wünschen, dass du dann gesund das und... Das wird dann sozusagen im nächsten Jahr nach deiner Sommer. Genau, ganz genau, so wird es sein. Du kommst reich an Erfahrungen zurück, da bin ich mit Sicherheit, das glaube ich auch. Lieber Kai, alles Gute, schön, dass du angerufen hast. Dankeschön, tschüss. Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, die Nummer, oder domian@wdr.de, freie Themennacht. Wir sind wieder da aus der Sommerpause, ihr habt es bemerkt. Somit geht's jetzt immer jede Nacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr zum Talken hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und jetzt bin ich verbunden mit der Easy. Und Easy ist 18 Jahre alt. Hallo Easy. Hi. Easy, hallo. Schön, dass du da bist. Hi. Und was geht's denn bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich würde mit dir über meine sprechen und... Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Da war eine Störung in der Leitung. Ich würde mit dir über meine Depression reden. Über deine Depression? Genau. Und wie ich damit umgegangen bin, etc. Das heißt, das liegt hinter dir? Ja, kann man so sagen. Momentan geht es mir sehr gut und es ist auch so, dass ich jetzt nur noch bis Dezember meine Antidepressiva nehmen muss und danach fangen wir dann an, die abzusetzen. Du bist ja noch recht jung, mit 18 Jahren. Ja. Und hast schon eine schwere Depressionserkrankung hinter dir oder bist noch drin? Genau. Wann hat es angefangen? Wie alt warst du? Es hat vor 1,5 Jahren angefangen, da war ich 16. Aus heiterem Himmel? Nee, also nicht direkt. Also ich bin krank geworden, ich hatte pfeiferisches Drüsenfieber, lag dann eine Woche im Bett und konnte danach einfach nicht mehr in die Schule gehen. Mhm. Also ich habe dann guten Monat geschwänzt. Meine Eltern haben nichts mitbekommen. Also da nach einem Monat hat die Schule meine Eltern benachrichtigt, dass ich nicht mehr da bin. Dann ging es halt, warum warst du nicht in der Schule? Natürlich gleich Termin bei der Schulpsychologin. Die hat dann so eine grobe Diagnose gemacht, dass ich eben wahrscheinlich eine Depression habe. Also kann man sagen, dass der Auslöser das Drüsenfieber war? Also die haben es mir so erklärt, dass der Stress, der da in meinem Körper war und mir, dass mich das so krank gemacht hat. Ah, naja. Das ist ja interessant, das habe ich so auch noch nie gehört, dass eine Krankheit, die einen Körper stresst, eine körperliche Krankheit, diese seelische Erkrankung, die ja nun teilweise auch eine körperliche Erkrankung ist, auslösen kann. Wie hast du dich denn, wie hast du dich gefühlt am Anfang und dann, als es immer schlimmer wurde in der Depression? Schlecht. Schlecht. Man fühlt sich, also, ich wusste ja selber nicht, was mit mir los ist. Ich wusste einfach nur, ich kann nicht in die Schule gehen, mir geht's scheiße. Beschreib mal, dass es dir schlecht geht, ist mir klar, aber beschreib mal, was das genau für ein Gefühl war. Also bei mir war es auch so, dass eben auch Suizidgedanken dazugekommen sind. Das war bei mir immer so, wenn ich aufgewacht bin, war dann erstmal so die Frage, überstehst du diesen Tag noch oder bringst du dich um? Also ein Gefühl großer Sinnlosigkeit. Genau. Traurigkeit, Finsternis in einem, dass man keinen Antrieb hat für irgendetwas, dass man alles unsinnig findet. Genau, es ist wirklich so eine riesige Leere in einem. Ich habe auch nichts mehr gemacht mit meinen Freunden, ich habe kompletten Kontakt vermieden. Es gab nichts, was dir Spaß gemacht hat mehr? Nichts. Also wenn meine Familie halt da war, habe ich dann so auf heile Welt gespielt. Aber in Önern ist es halt wirklich leer. Wie lange hast du gespielt, bis deine Familie dann Bescheid wusste? 2 Monate ungefähr. Wie war denn das für dich, wenn man so mit 17 die Diagnose gestellt bekommt, sie leiden an Depressionen? Wie hast du das aufgefasst? Also am Anfang natürlich erstmal richtig schlecht. Vor allem ist es auch, also mich persönlich, ich konnte wahrscheinlich besser damit umgehen als meine Eltern, weil ich bin immer so die Fröhliche gewesen, auch als Kind. Die was? Ich war eigentlich als Kind, also ich war immer so die Optimistin in der Familie. Ach so. So der kleine Sonnenschein und dann kommt die Diagnose Depression. Das ist natürlich erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Wusstest du überhaupt genau, was das ist? Ja, also halt schon mal davon gehört. Und ja, man redet immer so viel darüber, das Wort ist auch so bekannt, aber so richtig klar ist es dann vielen Menschen ja doch nicht. Das ist ja viel mehr als nur mal schlecht drauf sein, ne? Oder mal ein bisschen melancholisch sein. Das hat mit Depressionen nichts zu tun. Hattest du denn auch solche Phasen, dass du extrem traurig warst und dann wieder eine Weile extrem euphorisch warst? Ja, hatte ich auch, aber das ist eher später. So, wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du behandelt worden? Also erstmal raus aus der Schule. Ich durfte, wenn du am Anfang die Tabletten nimmst, die heitern einen wieder auf. Da darf man aber nicht alleine gelassen werden, weil durch dass die Antriebstätigkeit gesteigert wird, steigert sich auch gleichzeitig die Suizidgefahr, weil man eben mehr Antrieb hat. Das heißt, ich war so einen Monat komplett unter Bewachung, also Mama, Papa immer dabei. Und aber du warst nicht in der Klinik? Nein. Nein? Weil ich hatte keine akute Suizidgefahr. Ja. So, eine Weile unter der Bewachung der Eltern, aus der Schule raus, Medikamente bekommen und dann? Dann ging es halt wieder langsam in die Schule, also erst 2 Stunden, dann 4 Stunden, dann 6 Stunden. War dann eben auch so, dass ich wirklich mitten im Schuljahr gefehlt habe. Ich musste die Klasse dann noch wiederholen. Die wiederhole ich jetzt nochmal wegen der Depression. Ging es dir denn als du dann in die Schule dann wieder gegangen bist, ging es dir da schon, da warst du doch wahrscheinlich schon wieder stabiler aufgrund der Medikamente. Da war ich richtig gut drauf. Richtig gut drauf. Genau. Wie ist es denn nun genau jetzt, heute? Also heute geht's mir, ich bin zufrieden mit allem. Ich bin richtig glücklich. Ich freue mich auch drauf, dass ich dann die Medikamente nicht mehr nehmen muss. Ich hoffe wirklich sehr, dass das klappt. Ich bin auch sehr zuversichtlich. Und ja. Bist du denn ausschließlich mit Medikamenten behandelt worden oder gab es auch so eine Art Psychotherapie, Gesprächstherapie zusätzlich? Ja, auch. Das auch? Genau, und ich hatte auch, Gott sei Dank, sagen wir mal, da gab es eine Aktion in der Klinik, da konnte man so eine Gruppentherapie machen mit anderen Jugendlichen. Das ist, also ich spreche jetzt mal kurz an alle Jugendlichen da draußen, falls ihr die Möglichkeit macht. Es ist wesentlich einfacher, wenn man mit Gleichaltrigen darüber spricht, als mit einem ausgebildeten Arzt. Das ist wirklich ganz anders. Ja, glaube ich. Andererseits haben viele Leute auch ein bisschen Scheu, in einer Gruppe, wo vielleicht 6, 7 oder 10 Leute sitzen, so das Innerste herauszukehren. Ist dir das leicht gefallen? Also mir ist es leicht gefallen, weil ich wusste, die wissen, wie ich mich fühle, die haben dasselbe durchgemacht. Mhm. Und um ehrlich zu sein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich habe mich auch besser gefühlt, weil da waren Leute in meiner Gruppe, denen ging es so viel schlimmer. Und da habe ich mir halt gesagt, reiß dich halt zusammen. Was hast du gesagt? Ich habe nicht verstanden. Ich habe verstanden, da waren Leute, denen ging es auch viel schlechter als dir. Und was hast du dir da gesagt? Reiß dich halt zusammen. Ah ja. So ungefähr. Ja. Also da war ein 12-Jähriger, der hatte auch schon Suizidversuche hinter sich. Und da habe ich halt gedacht, okay, du bist 17, das ist nochmal was anderes. Ist ja verrückt, dass du das Unglück der anderen einem dann selbst sogar ein bisschen hilft oder einen stabiler macht und einen unterstützt. Ja. Also in der Selbsthilfe zumindest dann. Es ist auch, dass ich nicht nur die schlechten Seiten in der Depression sehe. Ich habe auch gute Sachen erlebt. Also man merkt auf jeden Fall, wer zu einem steht, welchen Leuten man vertrauen kann. Mhm. Es sind auch schockierende Sachen, sage ich jetzt mal, rausgekommen, die ich nie gedacht hätte. Ja, was denn? Ja, also zum Beispiel meine Schwester hat mich komplett fallen gelassen am Anfang. Hm. Die Schwester sieht es nicht aus. Schwester ist 20. Und die hat dich komplett fallen lassen? Ja, die war am Anfang überhaupt nicht für mich da. Ich hatte am Anfang nur meine Eltern und meine Freunde. Das ist traurig, ne? Ja. Hm. Und das hat für mich kaputt gemacht. Hm. Also natürlich hat jede Krise und auch jede seelische Erkrankung hat natürlich auch, wenn man das dann geschafft hat, rauszukommen, hat das den Vorteil, dass man auch Erfahrungen gesammelt hat. Du hast ja schon gerade einige Erfahrungen gesammelt. Was hast du für dich, über dich gelernt während dieser ernsten Zeit? Ich bin viel offener geworden. Ich kann jetzt eher mit Leuten drüber reden. Es war auch immer so, dass wenn es mir schlecht ging, habe ich die Klappe gehalten, weil ich keinen damit wollte. Mhm. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Ich lerne in Bezug auf mich egoistischer zu werden, wenn es darum geht, dass es mir schlecht geht, dass ich dann andere um mich kümmern soll. Mhm. Weil am Anfang war ich halt immer so die Schulter zum Ausweinen. Mhm, verstehe. Und ja, das musste mir am Anfang auch erstmal klar werden. Das hat mir meine Therapeutin so eingehämmert. Ja. Also, das war eine heftige Erschütterung jetzt in deinem Leben, diese Erkrankung, aber der Ausgang ist jetzt gut. Es klingt alles schon sehr, sehr positiv. Du bist bald aus den Medikamenten raus. Du fühlst dich jetzt schon sehr gut. Ja. Also ist es eine Geschichte mit gutem Ausgang. Und ich habe es auch herausgehört, was du gesagt hast, dass du auch gerade bei ganz jungen Leuten denen auf jeden Fall sagen würdest, geht bloß zum Arzt, zum Therapeuten, zum Psychiater und lasst euch helfen, ne? Ja, also es ist ganz richtig. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der hat das komplett abgeblockt. Das fand ich. Also einerseits, ich war sehr, sehr wütend, weil man sollte wirklich einfach über seinen Schatten springen und die Hilfe annehmen, weil man schafft es nicht alleine. Mhm, ja. Und wenn man das zu lange hinauszögert, verselbstständigt sich die Krankheit vielleicht so sehr, dass es dann noch dramatischer wird, dann irgendwann nach vielen Jahren da rauszukommen. Ja. Liebe Isi, schön, dass du angerufen hast. Das ist eine interessante Thematik, die wir, glaube ich, so bezogen auf sehr junge Leute noch gar nicht hier besprochen haben. Insofern freue ich mich, dass du angerufen hast und ich freue mich natürlich noch viel mehr, dass es dir gut geht und dass du bald aus diesem finsteren Tal raus bist. Du bist ja jetzt schon eigentlich raus. Ja. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja gut, ganz schnell, weil du es bist. Okay, ja, ich würde gerne meinen Freund grüßen, weil der hat mich auch hier zu der Sendung gebracht und zum Zuhören. Also Lukas will ich gegrüßt. Der Lukas, dann grüßen wir herzlich den Lukas. Liebe Isi, okay, alles Gute von Herzen und tschüss. Tschüss. Ciao. So, weiter geht's um 1.24 Uhr mit der Christina. Und Christina ist 22. Hallo Christina. Hallo Domian, 22 Hallo. Stimmt nicht ganz. Oh, wie alt bist du denn? 18, noch eine 18-Jährige. Ach, noch eine 18-Jährige. Das haben wir eine alte Frau aus dir gemacht. Ja, echt. Um was geht's? Bei mir geht's um meinen Freund und um, sagen wir mal, eine Frage, beziehungsweise eine überraschende Wendung. Aha. Also ich fange einfach mal an. Ja. Vielleicht vorab, wie lange seid ihr zusammen? Also es ist ein bisschen kompliziert, wie es immer ist. Also wir kennen uns seit 3 Jahren und sind jetzt seit fast einem Jahr richtig zusammen gewesen. Okay, erzähl mal so, von... Ich habe ihn kennengelernt über das Internet damals, da war ich 15. Mhm. Und so als typisches Arschloch, sage ich mal, so mit einem Mädchen nach dem anderen. Hab dann, als ich ihn kennengelernt habe, auch relativ schnell mitbekommen, dass er ein Drogenproblem hat. Mhm. Also der war halt jeden Tag am Kiffen. Ist er älter als du? Er ist 21. 21, mhm. Und hat sich halt auch nur mit solchen Leuten umgeben, die auch alle in dieser Drogenszene mit drin steckten. Mhm. Und irgendwann, das war halt alles ganz, wir waren halt nie wirklich zusammen. Dann wollte er mal wieder, dann wollte er mal wieder nicht. Und ich habe halt gemerkt, dass er irgendwie echt ein Problem hat. Und deswegen tat er mir immer leid. Und dann war bei mir auch so ein bisschen dieses Helfer-Syndrom da. Mhm. Irgendwann wollte er sich dann auch umbringen und hat einen Selbstmordversuch gemacht und all sowas. Mhm. Aber ihr seid dann doch schon richtig zusammengekommen. Genau, und jetzt sind wir halt letztes Jahr, ungefähr um die Zeit sind wir dann halt richtig zusammengekommen. Er hat mir halt gesagt, er hört auf mit den Drogen, hat er auch. Was für Drogen hat er denn eigentlich genommen? Marihuana und Cannabis halt. Mhm. Mhm. Und halt auch jeden Tag und auch nicht nur einmal. Ja. Und dann sind wir halt richtig zusammengekommen und dann habe ich nur leider nach sehr kurzer Zeit festgestellt, dass sich schon das nächste Problem aufgetan hat. Nämlich, dass er nun sehr in die rechte Szene abgleitet. Ach du lieber Gott. Ja. Hattest du vorher nicht gesehen bei ihm, nicht mitbekommen? Nee, also als ich ihn kennengelernt habe, das der Sitz, da war ja noch links. Achso, da war noch links. Ja. So, das hast du mitbekommen. In welcher Szene, wie weit draußen im rechten Lager war er denn? Oder ist er? Naja, also ich kann das nicht so ganz fassen, wie weit das jetzt schon ist. Also ich sag mal, er hängt halt nur mit NPD-Anhängern rum, hat sich inzwischen auch äußerlich verändert, also sprich trägt nun auch Glatze und nur noch Shirts von irgendwelchen rechtsradikalen Bands. Und ich bin halt Halbinderin. Für mich ist das eigentlich so gar kein Thema. Also mir ist das eigentlich noch nie untergekommen und das hätte ich von ihm halt auch eigentlich gar nicht erwartet, dass er da mal so abdriftet. Diskutiert ihr denn darüber? Ja, oft. Ja. Und hast du das Gefühl, dass du ihn erreichst mit deinen Fragen oder Argumenten? Überhaupt nicht. Also er hat halt komplett dicht gemacht, ist sich total sicher, weil er ja halt auch diesen Freundeskreis dahinter stehen hat. Und die sind halt alle seiner Meinung und deswegen fühlt er sich halt im Recht. Bist du denn jetzt immer noch mit ihm zusammen, richtig? Jetzt gerade nicht. Jetzt hat halt gerade vor ein paar Tagen gab es wieder großen Streit so und dann habe ich dann halt mal gesagt, so, es geht jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich erstmal Abstand. Ging der Streit um politische Fragen? Eigentlich nicht direkt, aber das war halt, ich war halt vor ungefähr 1,5 Wochen bei ihm und da hatte ich einen ziemlich heftigen Traum. Ich habe halt nachts geträumt, dass ich von ihm schwanger bin und habe ihm das im Traum gesagt und dann hat er die ganze Zeit Rassenschande gebrüllt und mir versucht, das Kind aus dem Bauch zu treten. Das hast du geträumt? Das habe ich geträumt und ich bin halt am nächsten Morgen aufgewacht und war total fertig, weil ich dachte, was ist, wenn das wirklich mal so kommt? Aber was wie schlimm, ist, wenn deine Hautfarbe echt mal zum Problem wird? Ja, wie schlimm, wenn man das schon träumt, ne? Wenn es schon so weit ist. Ja. Dann hast du ihm den Traum erzählt und was hat er darauf gesagt? Dazu kam ich leider nicht mehr. Ach so. Weil wir sind dann halt mit seinen Freunden, die haben mich halt nach Hause gefahren, die gehören halt auch zur rechten Szene. Ich war zwar total fertig, aber er hat mich dann auch gefragt, was los ist, aber ich konnte es halt nicht vor den Freunden sagen irgendwie. Ich wundere mich, dass die Freunde dich überhaupt akzeptieren, wenn du Halbinderin bist. Teilweise ja, also... Ich sag mal, halt nicht nur so radikale Freunde. Einige sagen halt auch, ja, mit der brauchst du dich hier nicht blicken lassen. Was denn bei uns eben auch schon zum Streit natürlich geworden ist. Ne? Aber andere sind halt nicht so echt extrem, sag ich mal. So, dann hat er dich nach Hause gefahren. Und weswegen habt ihr jetzt dann nochmal gestritten zum Schluss? Ach, da ging es eigentlich nur darum, dass er wieder, er hat halt mit seiner Familie Probleme. Und dann meinte ich halt, ja, aber du darfst dich jetzt nicht wieder von allen abkapseln. Und dann meinte er, ja, das brauche ich jetzt. Und ich will nicht, dass du am Wochenende herkommst, weil deswegen ist halt nur am Wochenende. Ach so. Und, Was macht er denn vom Beruf? Er hatte eine Ausbildung als, oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, als Lastwagenkraftfahrer. Ja. Hat er denn die Ausbildung zu Ende gemacht? Nee, da hat er dann irgendwie Geld geklaut und ist rausgeflogen. Oh je. So, was ist jetzt deine Frage? Naja, ich saß dann für ungefähr eine Woche da mit seinen Eltern zusammen und wir haben uns 3 Stunden lang unterhalten. Mhm. Über ihn, so dass, weil sich alle halt Sorgen machen, weil jetzt hat er zwar aufgehört zu kiffen, aber er trinkt ein Loch. Er trinkt und ist in der rechten Szene. Genau. Und er hat halt auch ein... Entschuldigung. Das finden die Eltern auch nicht wahrscheinlich sehr ansprechend. Mhm. Okay. Mhm. Nee, und den haben wir uns halt wirklich lange unterhalten. Und wir sind aber... Und er hatte halt auch einen sehr schlechten Umgang mit Menschen, sage ich mal einfach. Also er sagt immer, alle sind ihm so wichtig, aber er handelt nicht wirklich danach. Mhm. Und wir haben uns dann halt einen Kopf gemacht, was mit ihm los sein könnte, sind aber alle nicht zu einem Punkt gekommen. Ja. Dann saß ich einen Tag später bei ihm am Rechner, hab gerade was gegoogelt und dann, wenn man oben eine Internetadresse eingibt, kommen ja andere Internetadressen mit ähnlichen Wörtern. Mhm. Und dann fand ich elendig lange Verläufe von Geromeo. Also ist eine schwule Seite. Genau, und das ist halt nicht so eine Seite, ich habe halt viele schwule Freunde, deswegen weiß ich, dass es keine Seite ist, wo man mal einen alten Schulfreund sucht, sondern halt eine Seite, wo man wirklich nach Sexkontakten sucht. Schwule Sexkontakte, genau. Genau. Mensch, da kommt ja immer wieder was Neues. Jetzt ist er auch noch schwul. So, dann habe ich mir halt gedacht, so, dieser Mann wirft mir seit 3 Jahren so viele Fragen auf. Hm. Ist eventuell der Schlüssel, dass er mit sich selber nicht klarkommt? Vielleicht. Und deswegen ständig in irgendwelche Szenen hinüberschreitet, wo er eigentlich überhaupt nicht reinpasst und ständig nach Anerkennung von Frauen auch sucht. Hast du ihn denn auf diese Entdeckung angesprochen? Dazu kam es leider nicht mehr. Und das Problem ist, wenn das stimmt und das rauskommt, dann ruiniere ich damit natürlich sein Leben, was er sich gerade aufbaut. Weil wenn das rauskommt, dann will sein Freundeskreis natürlich gar nichts mehr von ihm wissen. Ne? Was ja gar nicht so schlecht wäre für ihn. Ja, ich weiß. Nur was ja letztendlich sogar sehr gut wäre für ihn. Nein, die Frage ist ja jetzt, wie du als Freundin von ihm dich grundsätzlich, wie du dich verhältst. So wie ja, bitte? Ich saß dann da und habe auch erstmal eine Freundin angerufen, weil ich ganz schockiert war und das erstmal irgendwie erzählen musste. Nur ich weiß halt nicht, kann ich jetzt daran festmachen? Nee. Nur kann man nicht, wollte ich auch gerade sagen. Das kann ein Indiz sein, dass er vielleicht verkappt schwul ist. Mhm. Kann aber nicht sein. Wer weiß, vielleicht war jemand anderes auch an seinem PC, vielleicht wollte er einfach mal irgendwas sich da mal angucken oder. Also, es deutet natürlich schon darauf hin, wenn er den. Konntest du sehen, ob er das oft aufgemacht hat? Also das leider nicht, aber ich konnte auf jeden Fall sehen, dass er halt Nachrichten verschickt hat an verschiedene Leute und auch empfangen hat. Mhm. Also, dass er da auf jeden Fall nicht nur gucken war. Also, ich finde, bis zu dem Punkt, als du mir das gesagt hast, mit dem, dass er da auf Gay Romeo war, auf der Seite, klammern wir das mal eben aus. Das, was du mir vorher erzählt hast, war der Typ mir nicht sehr sympathisch. Nee. Der ist mir auch nicht sympathisch jetzt, weil er auf Gay Romeo ist. Missverstehe mich nicht. Aber die Vorgeschichte finde ich schon ziemlich heftig. Mhm. Und da finde ich, sollte man als Partner oder jetzt in deinem Fall als Freundin schon auch die eigene Moralfrage stellen, kann ich überhaupt mit einem Rechten zusammen sein? Kann ich das? Mich war halt so das Problem, dass ich genau weiß, dass das eigentlich überhaupt nicht sein Ding ist und er das gar nicht so ernst meint, wie es DF gerade darstellt. Okay, das ist deine gute Meinung über ihn und vielleicht auch das zeugt vielleicht auch von der Liebe zu ihm. Nur muss er irgendwann, muss er das dann auch wirklich zeigen, dass es nicht wirklich ist. Was liebst du denn an diesem Mann? An sich so viel. Ich kenne mal seine gute Seite. Er hat so viele gute Seiten. Er ist an sich so ein intelligenter, netter, lustiger Mensch und alles. Und deswegen hänge ich halt auch so an ihm, weil ich eben diese Seite kenne. So, jetzt finde ich, musst du ihn auch ansprechen auf diese Gay-Seite. Mhm. Das musst du machen. Ich gehe davon aus... So. Ja. Es ist halt so, dass seine Familie, also ich habe mich halt sehr gut mit seiner Schwester verstanden. Mhm. Und sie schreibt mir ja nun auch, was ist los. Und dann schrieb ich ihr halt gestern, ich mache mir momentan Sorgen um ihn und fragt sie auch, warum. Und nun überlege ich, sage ich ihr das? Nein, das würde ich nicht machen. Das muss er dann für sich in seinem Leben entscheiden, wem er was wann sagt. Okay. Ich finde, ihr solltet euch alle große Sorgen machen, dass er in der rechten Szene ist. Das ist erstmal die größte Sorge für mich, nach dem, was du da erzählt hast, dass er da weiter reingesogen wird. Diese eventuelle schwule Geschichte da, die musst du mit ihm unter vier Augen besprechen. Also ich sag mal, wenn er jetzt bi wäre oder so, dann wäre das für mich auch überhaupt kein Problem. Ja, vielleicht ist er auch bi. Also das heißt ja gar nicht, dass eure Beziehung nicht weiterlaufen kann. Man weiß es ja nicht. Aber das Wichtige ist, Christina, du musst dem auch klar machen, dass mit deinen moralischen Grundsätzen auf Dauer eine Beziehung nicht zu führen ist mit jemandem, der so extreme rechte moralische Grundvorstellungen hat. Das kann man doch nicht. Nee, das fällt mir auch schwer, weil ich irgendwann war auch oft mit seinen Freunden und denke mir, ach, irgendwie bist du total im falschen Film. So, ich zu Hause tanze ich auf dem Christopher Street Day rum und und so. Und dann, naja, halt immer so zwischen zwei Welten bin ich irgendwie. Also ich finde, du musst auf jeden Fall nochmal das intensive Gespräch suchen. Da in diesem Gespräch musst du es nochmal wirklich radikal um diese rechte Gesinnung gehen. In diesem Gespräch solltest du ihm klar machen, dass da bald eine Grenze erreicht ist, wo du nicht mehr an seiner Seite sein kannst. Also ich finde das so. Das kann ich dir jetzt nicht vorschlagen oder vorschreiben, aber ich sage das so. Das ist meine Auffassung. Und dann solltest du mit ihm auch über diese Entdeckung sprechen. Also du musst jetzt intensiv mit ihm sprechen. Okay. Werde ich das machen. Liebe Christina, viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ich wollte dir noch sagen, seit 4 Jahren gucke ich deine Sendung als begeisterte Zuschauerin. Seit 4 Jahren? Ja, und ich kann, also nicht, verstehe das jetzt nicht falsch, aber ich kann nur ganz schlecht einschlafen, wenn ich nicht mindestens eine Stunde Domian geguckt habe. Das haben mir ganz viele Leute geschrieben, jetzt während der Sommerpause, dass die Leute das vermissen. Das ist immer sehr rührig. Ich habe mir dann immer Folgen auf Nachtlager runtergeladen und mein Laptop neben das Bett gestellt. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Jede Nacht. Ja. Und nun ist auch alles wieder gut. Liebe Christina, danke für den Anruf und danke für das Kompliment und alles Liebe dir. Ja, alles Liebe dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ja, Christina hat es ja gerade gesagt, Nachtlager, kennt ihr ja. Ich sag's trotzdem nochmal, wenn ihr die Sendung nachhören wollt oder euch ein bisschen informieren wollt über die Sendung, nachtlager.de. Und übrigens habe ich mich auch wahnsinnig gefreut über die so große Resonanz auf meiner Facebook-Seite, dass wir wieder da sind. Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Lili ist 33, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Lili, um was geht's bei dir? Ja, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Oh, das klingt nach einem großen Problem. Es ist kein Problem, ich könnte einfach nur heulen, es ist einfach schlimm. Es ist ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Was ist denn los? Ich habe Anfang August eine für mich niederschmetternde Diagnose bekommen. Ich bin Norris Kensington Patientin. Das ist eine eine Krankheit, die das Knochenmark, das Nervenwasser nach und nach eben halt systematisch zerstört und es ist mit extremen Schmerzen verbunden. Mhm. Schmerzen, die mittlerweile für mich so schlimm sind, dass ich mehrere Male auch jetzt im August schon deswegen stationär im Krankenhaus gewesen bin, unter anderem auch mittlerweile schon eine fast komplette Woche. Man hat diese Erkrankung auch erst im August definitiv diagnostiziert. Ja. Und das Schlimme dabei ist, ich bin seit 12 Jahren in einer festen Beziehung und mein zukünftiger Mann sitzt seit letztes Jahr in Bochum an der JVA und er weiß nichts davon. Weswegen sitzt er? Er hat Fahrraddiebstahl, Schlägerei und solche Sachen und ist eben halt zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Wie lange denn? Insgesamt 1,5 Jahre. Es ist im August diagnostiziert worden. Wie lange hast du denn schon an dieser Erkrankung gelitten, ohne zu wissen, dass es diese Erkrankung ist? Ich habe seit 5 Jahren immer wieder mal in extremen Abständen extreme Schmerzen gehabt. Mhm. Das ist für mich völlig unerklärlich war. Paracetamol, Ibuprofen, man kennt das ja alles. Irgendwann hat es nicht mehr geholfen, bis ich mir irgendwann nicht mehr zu helfen wusste. Dann bin ich Wo hattest du diese Schmerzen? Am ganzen Körper. Ah ja. Ich habe das Gefühl gehabt, jede Bewegung, jede Berührung, das waren für mich Schmerzen, die wünschte ich wirklich keinen, noch nicht mal meinem ärgsten Feind. Bis ich dann jetzt Anfang August zu meinem Hausarzt gegangen bin. Ich hatte so Schmerzen, ich konnte nicht mehr laufen. Es ging nicht mehr und ich bin dann hin und er hat mich dann untersucht gehabt und hat dann auch mich dann zu einem Spezialisten überwiesen. Und der hat dann in Bochum dann auch die Untersuchung gemacht und da kam dann die schmetternde Diagnose, dass ich eben halt unheilbar krank bin. Das wollte ich gerade fragen. Man weiß nicht, wie lange ich diese Krankheit schon habe. Man vermutet, dass es mehrere Jahre sind. Ja. Diese Erkrankung ist nicht heilbar. Ja. Die geht zu 100% eben halt tödlich aus. Und es ist ein qualvoller Tod. Es ist ein Tod auf, ja, wie soll man das beschreiben? Man hat das Gefühl, dass der Körper von innen anfängt, sich selber zu zerstören. Man merkt das auch. Das sind Schmerzen, als wenn man das Gefühl hat, es gehen 1000 Stromstöße durch den Körper. Das ist ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Jetzt hast du, dass dein Partner noch nichts von der Erkrankung weiß. Ja. Wie bist du denn mit deinem Partner in Kontakt? Wir schreiben uns in... Hallo? Hallo? Jetzt ist sie weg. Dann bitte ich mal meine Regie zu versuchen, dass wir sie wiederkriegen können. Ich hoffe nicht, dass wir Probleme haben. Gerade am Anfang war es ja auch so ein bisschen komisch hier. Kerstin ist hier. Ja, Kerstin ist hier. Ist sie da? Ja, ich bin wirklich da. Sehr gut. Ich hatte schon Sorge, dass jetzt alles hier weggebrochen ist. Siehst du mich nicht, oder was? Ich sehe dich. Ah, ich höre dich jetzt sehr gut. Doch, ich sehe auch deinen Namen jetzt hier stehen. Ich hatte Kerstin, genau. Kerstin, hallo. Genau. Ja. Hoffen wir, dass das funktioniert. Kerstin, 45. Ich bin 45, ja. Ja, und um was geht's bei dir, Kerstin? Also ein ganz böser, traumatischer Fall. Und, hörst du mich? Ich höre dich gut, ja. Und zwar ist das so, ich habe mir vor 13 Jahren Jack Russell geholt. Ich habe ihn quasi mit auf die Welt gebracht. Moment, was hast du dir vor 13 Jahren geholt? Ein Jack Russell Terrier. Ein Jack? Ein Hund. Ach, ein Hund. Ein Jack Russell, so einen kleinen. Ja. Ja, okay. Was? Verstehe. Aber großes Herz. Ja, glaube ich. So, und der wurde vor ungefähr 4 Jahren wurde er vergiftet. Und dadurch hat er, also er hat es überlebt und dadurch hat er eine Leberzirrhosenerkrankung bekommen. Kurze Zwischenfrage. Wer hat den armen kleinen Kerl denn vergiftet? Ja, irgendein Mensch halt, ne? Ein Hundehasser. Denke ich mal. Der hat irgendwas ausgelegt und das war vergiftet. Ja. Da sind auch mehrere Tiere, auch andere Tiere betroffen worden. Mhm. Aber meiner hat es überlebt, weil er ein Kämpfer war. Und seitdem hat er Leberzirrhose? Ja, nicht sofort. Nee. Die Leberzirrhose wurde erst jetzt in diesem Jahr diagnostiziert. Mhm. Es fing an, dass sein Bauch auf einmal wie so ein Ballon aufgegangen ist. Mhm. Ansonsten waren kleine komische Merkmale. Das war eigentlich nur der Bauch. Und wir dachten, er hat sehr viel gefressen, hat seinen Fresssack. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mit ihm zum Tierarzt und sie hat ihn angeguckt, ist eine Tierärztin, eine sehr gute eigentlich auch, und sie hat das diagnostiziert, wurde Ultraschall gemacht, Blutproben genommen und das war also ganz übel auch. Mhm. Und wir dachten zu Anfangs der Behandlung, dass er nicht vielleicht das überleben könnte, aber sie hat, ich habe gesagt, ist egal, probieren Sie alles aus. Wir möchten bitte alles versuchen, weil er hat es verdient. Mhm. Auf jeden Fall, nach den Blutergebnissen sah die Sache schon ein bisschen besser aus. Er sagte, es ist nicht ganz so schlimm, er kann das überleben. Mhm. Und er will das überleben, er hat so einen Charakter, er will am Leben bleiben, er hängt am Leben. Sein Herz-Kreislauf-System ist 1A gewesen, er hat eigentlich nur, die Leber war das Problem und sein Verdauungsorgan. Ja. Also Magen-Darm. Okay. Hat er also Spezialkost gekriegt aus Amerika-Futter. Wie geht's ihm denn jetzt heute? Der ist tot. Er ist tot? Ja, der ist am Samstag verstorben, plötzlich. Deswegen rufe ich auch. Ich dachte, das war so hoffnungsvoll, dass er es doch vielleicht geschafft hat. Ja, und ja, wir waren ja alle hoffnungsvoll. Mhm. Jetzt ist er doch an jetzt dieser... Jetzt kommt ja der Hammer. Er war auf dem Weg der Besserung. Wir haben am Donnerstag letzte Woche ein neues Blutbild gemacht, um zu sehen, weil wir hatten bestimmte Arzneien abgesetzt, die Negai-Spritzkur, das sind Leberzellen, lebendige Leberzellen Kuren gewesen. Mhm. Und die haben aber auch angeschlagen. Ja. Das Blutbild hatte sich zum Positiven verändert und die Leber ist ein bisschen kleiner geworden. Ein bisschen, nicht viel, aber minimal. Das hieß also, er ist auf dem Weg der Besserung. Mhm. Dann zahlen konnten wir dem eh nicht, das wussten wir. Aber ging es ihm denn dann am Wochenende plötzlich ganz schlecht? Nein, gar nicht. Nein. Es passierte so. Ich bin am Samstagmorgen, bin ich mit ihm auf unseren Hof, ich habe so einen kleinen Hof, bei uns am Haus, bin ich mit ihm nach unten, er durfte keine Treppen mehr steigen. Da durfte dann Pipi-Aa machen und dann hat er gebellt, das hieß, ich soll ihn wieder hochtragen. Dann habe ich sein Geschäft weggeräumt. Und da war noch lustig am Flachsen mit mir. Es ging ihm wirklich gut. Und dann auf einmal, innerhalb von anderthalb Stunden, fing er an, sich merkwürdig zu verhalten. Ja. Und wusste nicht, wie er sich drehen und wenden sollte, hat aber noch nicht gejammert. Er war nicht im Jammerlappen. Und dann gucke ich ihm hinterher, da zog er eine Blutspur hinter sich. Mhm. Und Domian, das auf einmal ging alles so rasend schnell. Er konnte die Hinterbeine nicht mehr aufrecht koordinieren. Mhm. Der zog sie nur noch hinter sich her und hat uns nur flehend angeguckt. Und dann, er war anders. Er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt. Wir beide wussten, da geht nichts mehr. Da habe ich dann Kliniken angerufen. Es war alles so kompliziert, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kriegst manchmal Aussagen. Ist er denn so verstorben oder musstet ihr noch einschläfern? Ja, Gott sei Dank ist er eingeschläfert worden, weil er hätte einen ganz qualvollen Tod erlitten. Ja. So, jetzt ist das Tier 13 Jahre bei dir gewesen. Ja. Das ist eine sehr lange Zeit. Ja. Und dafür wächst man sehr mit einem Tier. Er war mit mir verbunden. Wie geht es dir denn heute? Es geht mir total schlecht. Mhm. Ich war gestern bei meiner Tierärztin, weil ich mit ihr reden wollte, weil ich dachte, sie kann mich besser verstehen. Weil wenn man sich mit anderen Menschen so unterhält, die denken, was ist das denn für eine? Die übertreibt aber. Mhm. Aber ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz bricht. Mhm. Und diese Bindung, die ich hatte, die war was Besonderes. Na, vor allen Dingen, und wenn man dann nochmal Hoffnung hatte, dass es ihm gut geht und wenn es dann bergab geht, ist es ja umso trauriger. Aber ich kann das nicht so mit Worten fassen, das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist so ein feiner Junge gewesen. Der fehlt. Ja. War das dein erster Hund? Mein erster Hund, ja gut, ich hatte davor mal so ein Findelkind gehabt, aber da habe ich keine Binden zu gehabt. Ich meine, dem ging es auch gut bei mir. Mhm. Ich habe auch eine Katze gehabt, 11 Jahre lang. Mhm. Papagei gehabt. Ich habe immer Tiere. Ich bin vom Land groß geworden. Ich bin ja jetzt in der Stadt, aber ich habe immer Tiere. Ja. Aber ich habe noch nie so ein Tier geliebt und noch nie so ein verrücktes Tier gehabt. Ich glaube, dass man genauso wie bei einem Menschen, natürlich kann man das nicht so direkt vergleichen, aber in gewisser Weise vielleicht schon, dass man auch eine Zeit der Trauer hat, wenn man ein Tier verliert. Ja, und man diese Trauer auch einfach dann ertragen muss, das ist halt traurig. Das ist so. Ja, das ist, er fehlt, ne? Er fehlt. Mhm. Aber und es ist klein, ja. Ich habe ja manchmal das Gefühl, man denkt, er wäre noch da, ne? Ja, klar. 13 Jahre. Der war ja nun immer in deinem Leben. Ich bin mit ihm Fahrrad gefahren oder im Stadtgarten. Alles diese Kleinigkeiten. Ich kann mir gar nicht mein Fahrrad angucken, weil das ist Horror für mich. Aber sehr froh, dass es noch so gekommen ist, dass ihr zum Schluss ihn habt erlösen können, dass er nicht noch mehr hat leiden müssen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Ihm ging es ja gut, er war ja ein lustiger Hund. Ja. So, aber es war ja die anderthalb Stunden. Das ist sehr traurig. Und es tut mir sehr leid, dass du deinen Hund verloren hast. Du weißt gar nicht, was das für ein Hund war. Wenn du den gekannt hättest, der hätte gesagt, was ist das für einer? Ja, ich glaube das. Mir ist das völlig klar. Der ist ja hier. Dass man da so eine Verbindung hat. Manchmal habe ich gesagt, das war gerade ein Hund. Es tut mir sehr leid, Kerstin. Da musst du jetzt eine Weile wahrscheinlich durch und das aushalten. Ich hoffe, dass ich ihn nochmal wiederfinde. Ja, vielleicht. Das kann ja sein. Es gibt ja Seelenverwandtschaft. Genau. Das wünsche ich dir von Herzen, liebe Kerstin. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Dir auch alles Gute. Tschüss, Kerstin. Ciao. Hier ist Evelina, 40. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Stimmt das, Evelina? Ich bin aufgeregt. Ja, Evelina. Evelina, guten Morgen. Um was geht's? Ich bin Kunsttherapeutin auf einer Palliativstation. Ah, ist schön. Kunsttherapeutin auf einer Palliativstation. In welcher Stadt denn? In Hannover. In Hannover. Mhm. Und bin sehr beglückt und sehr aufgeregt auch über diese Arbeit. Über 2 Jahre mache ich das mittlerweile. Und ich habe dich vor der Sommerpause, glaube ich, irgendwo gesehen, in einer Sendung. Da hast du auch was in der Palliativstation erzählt. Und ich war ganz begeistert, dass das Thema Palliativstation oder Palliativmedizin auch jetzt mal öffentlich wird. Das ist mein großes Anliegen, dieses Thema immer wieder und immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir haben meinen alten Moderationsstuhl hier ja auch zugunsten der Kölner Palliativstation versteigert. Großartig. Dieser Palliativstation bin ich sehr eng verbunden hier in Köln. Aber vielleicht könntest du den Leuten mal nochmal erklären. Die Leute fragen mich auch immer wieder, was ist denn das Palliativstation? Vielleicht erklärst du es nochmal und dann auch, was du da genau machst. Aber erstmal, was ist eine Palliativstation? Was ist eine Palliativstation? Das ist, ja, also das medizinische Bereich, jetzt auszudrücken, alles, das wäre jetzt vielleicht zu weit. Das sind Menschen, die ja lebensverkürzend lebend noch und sehr krank sind. Ich sage jetzt für mich als Patienten Menschen. Mhm. Die Ärzte würden das jetzt anders ausdrücken, weil ich bin ja Kunsttherapeutin nicht nur für sterbende Menschen, sondern für alle Menschen. Mhm. Und ich mache dort auch Betreuung der Angehörigen und ja. Also man kann sagen, dass das Menschen sind, die todkrank sind. Viele sterben auf Palliativstationen. Das ja, natürlich. Ich habe sehr viele und auch begleitet natürlich schon und auch, ja. Und das Anliegen der Palliativmedizin ist es eben, den Menschen in der letzten Lebensphase genau, das Leben noch so gut wie möglich zu gestalten, das heißt Schmerzfreiheit zu gewährleisten und sie optimal auch zu betreuen. Und dazu zählst du zum Beispiel. Was genau machst du auf dir? Richtig, ja, weil meine Oberärztin, die jetzt leider schon in Pension ist, die hat es erkannt. Ich habe mich damals vorgestellt. Jetzt habe ich es nicht gehört. Ja, ich höre schon. Mhm. Und die hat mich damals ich habe mich damals vorgestellt, als ich als Kunsttherapeutin und die hat es erkannt, dass ja, auch eine Kunsttherapeutin gehört auf eine Palliativstation. So, da liegen schwerstkranke, sterbende Menschen auf der Station. Was machst du als Kunsttherapeutin mit diesen schwerkranken Menschen? Ganz unterschiedlich. Ich habe ein weites Methodenangebot. Ich bin auch Theaterpädagogin und stelle mich auch bei den Patienten so vor. Mhm. Und wer ich bin, was ich mache und frage, welches Interesse sie vielleicht haben. Ich frage vorher nach, ob jemand aufstehen kann oder nicht, ob ich auf die Terrasse gehen kann mit ihnen. Manche können das ja noch. Ja, genau. Mhm. Und hatte ich auch einen gehabt, der wollte unbedingt Schauspieler werden. Und ja, da habe ich einfach ein theaterpädagogisches Konzept rausgebracht. Und wir haben ein Theater gespielt. Wir haben uns, der Patient hat selber das Stück genannt, Der Tod auf der Terrasse. Und wir haben eine Stunde gespielt. Ach, das ist ja lustig. Du hast mit dem todkranken Menschen Theater gespielt. Oder, ja, wir haben gelacht, geweint, uns auf dem Fußboden gewälzt, alles. Nur, und es war großartig. Nur ihr beiden wart dann. Wir beide und später kamen aber auch alle Patienten dazu, die aufstehen konnten. Mhm. Die Ärzte kamen dazu und das war ein großartiges Stück. Mhm. Also das Beste, was ich jemals gemacht habe. Also, weil der Patient, wie alt war der Patient? 56. 56. Und dessen Traum war es, irgendwann mal gewesen, Schauspieler zu werden. Und genau. Dann in der allerletzten Lebensphase konnte er es dann mit dir nochmal in einer gewissen Weise mal ausleben. Richtig. Malst du auch mit den Leuten zum Beispiel? Ja. Ich habe alle möglichen Mal Utensilien habe ich auf der Station und bringe natürlich nicht alles mit rein, sondern frage, was sie mehr mögen, mehr mit Pinselarbeit, mit Stiften oder Aquarell, egal was. Und ich bin auf jede Situation bin ich dann einfach parat. Muss man ja sagen, das sind dann immer noch Patienten, die auch in der Lage dazu noch sind. Es gibt auch viele, die das gar nicht können. Ich helfe ihnen auch mal mit. Mhm. Also auch wenn die selber nicht mit einem Stift mal halten können oder einen Pinsel, dann bin ich auch begleitet die dabei. Was war denn für dich bisher so, dass du hast diese Geschichte mit dem Schauspielerei gerade erzählt. Was war denn bisher so für dich das Rührendste, was du erlebt hast? Eine Hochzeit hat mir letztes Jahr im Dezember. Auf der Palliativstation? Genau, eine Dame wollte noch bevor sie in den Himmel kommt, so hat sie selber auch geschrieben, noch heiraten. Wie alt war die Dame? Und innerhalb von 2 Tagen haben die Seelsorgerin und die Station dann natürlich auch selber und ich die Hochzeit organisiert. Mhm. Mit allen drum und dran. Ich habe mit ihrem Mann den Ring noch ausgesucht und Blumen, alles was dazu gehört. Achso, solche Aufgaben fallen dir dann auch zu, das dann auch zu machen? Ich nehme die mir einfach an, weil das mir Spaß macht und so viel Freude macht. Wie alt war die Frau? Die war schon um die 70. Ah ja, und sie wollte dann noch ihren Lebensgefährten. Und die hat auch lange noch gelebt. Also es war ganz toll, um von uns noch zu erfahren, die hat noch lange, lange gelebt. Die ist dann nach Hause gegangen nach der Hochzeit und hat noch lange gelebt. Das war so ein schönes Gefühl auch für uns alle. Man kann das ja auch erklären, wie gesagt, nicht alle Menschen sterben auf einer Palliativstation. Viele können auch nochmal nach Hause entlassen werden. Richtig. Und werden zu Hause dann oftmals dann von einer palliativmedizinischen Ambulanz betreut und können dann durchaus noch vielleicht einige Monate zu leben haben. Und mit einer guten Lebensqualität auch. Was, oder ins Hospiz, die auch gut betreut werden. Oder ins Hospiz gehen, genau. Ja, genau. Das ist natürlich die andere Möglichkeit auch. Nun ist das ja, nun sagen alle Leute, okay, das hört sich alles wunderbar an, aber du bist jeden Tag konfrontiert mit Leid, Elend, Tod und Sterben. Und mit großem Leid, denn die Menschen sind alle schwerst erkrankt. Was ist das für dich? Was bringt dir das? Erstens, ich bin gläubig. Ich gehe immer rein, gebete für mich selber und weiß ich ganz genau, dass ich jetzt noch eine gute Aufgabe mache. Mhm. Und dass ich die Menschen begleiten kann und ja, ich ein Methodenangebot bieten kann, das ja kann. Wir haben auch eine tolle Musiktherapeutin ja auch auf der Station. Mhm. Und für mich ist es sehr erfüllend, dass ich die Menschen noch ja Freude bringen kann. Freude, aber auch nicht nur Freude, sondern auch Klärung und Austausch, noch Verwandte irgendwie aufzusuchen und dennoch, viel mehr als dennoch ist jetzt es, erzählen könnte. Ja, dennoch ist es natürlich ein, finde ich, schon auch sehr, sehr belastende Arbeit, auf einer solchen Station zu arbeiten. Ich gehe damit vielleicht nach Hause, aber ich muss da sagen, ich kann das immer wieder nach oben abgeben. Mhm. Das ist mein Vorteil. Viele sind nicht gläubig oder das ist für mich dann die Kraft, die ich dann habe. Darauf habe ich auch die Kraft, jetzt weiterzumachen. Ja, wenn du mal ein paar Tage frei hast und in einer ganz anderen Welt warst und ausgespannt hast, freust du dich dann auf den Beruf? Ja, auf jeden Fall. Was ganz Großartiges, es kommt noch ein Kinderhospiz nach Hannover, wird was ganz neu inszeniert, initiiert meine ich, und eine Stiftung gegründet, habe ich mich jetzt auch schon vorgestellt. Mhm. Und da habe ich hier jetzt verantwortlich schon getroffen und wir werden auch schon jetzt im Oktober zusammenarbeiten, weil das... Sagen nun viele Leute, dass das für viele besonders traurig ist, mit sterbenden Kindern zu tun zu haben. Aber du möchtest auch in dem Hospiz dann arbeiten. Ja, möchte ich gerne. Mhm. Ich habe selber noch ein 2,5-jähriges Kind, habe ich viele Menschen in meinem Leben abgeraten natürlich. Oh, wie kannst du das nur verkraften? Ich dachte, ich mache es so lange, wie ich es verkraften kann. Ich bin reflektiert genug, um zu sagen, okay, bis jetzt und dann, ich weiß nicht, 20 Jahre werde ich es nicht mehr machen vielleicht. Mhm. Aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, vielleicht auch eine sehr lange Zeit. Kannst du jetzt schon sagen, inwiefern diese Arbeit so dein Denken über dich selbst und deinen eigenen Tod und vielleicht dein eigenes Leid, was dir bevorsteht, wie sich das verändert hat oder... Ja, natürlich macht man sich darüber Gedanken und wie alle, die da arbeiten. Also ganz oft kommt die Frage, wenn man noch 24 Stunden Zeit zum Leben hätte, dann was mache ich dann? Und ich weiß es einfach. Ich werde meine Familie einladen und mich von allen verabschieden und dann in Ruhe alleine spazieren gehen. Das wäre meine größte Wunsch. Ob es dann später mal so sein wird, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber mit Leben und Tod habe ich keine Angst mehr. Auch nicht, was deinen eigenen Tod betrifft. Nein. Habe ich keine Angst. Ich habe so großartige Menschen erlebt, die dann auch friedlich dann eingeschlafen sind und vor Schmerzen brauche ich auch keine Angst haben. Es gibt ja tolle Palliativmediziner. Mhm. Ja, also. Wobei, das ist natürlich wahr, aber wir müssen auch, korrekterweise auch sagen, dass es schon auch Schmerzverläufe gibt, wo selbst die, selbst die Palliativmedizin nicht einschreiten kann. Ja, das ist dann richtig. Schon sehr schlimm. Gab es mal so einen Patienten, von dem du dachtest, mein Gott, was ist das Schicksal hart und ungerecht, dass es nur gerade diesen vielleicht sogar auch mal jungen Menschen getroffen hat? Ja, genau so. Alt wie ich und drei Kinder hat die Dame gehabt und das war für mich dann auch schon, ich dachte, genauso alt und das Kind war genauso alt, das Jüngste wie meins und dachte ich, nein, Hilfe. Mhm. Das ist schon schwierig, aber ich konnte dann einfach den Kindern weiter betreuen und den Ehemann weiter mit therapieren und das war dann nochmal eine Erlösung für uns alle dann noch. Aber es ist nicht einfach, wenn man eine 40-jährige Frau gehen sieht. Natürlich nicht. Und auch eine 20-jährige nicht. Natürlich, ja. Also, liebe Evelina, die Frau mit dem schönen Namen, mit dem ungewöhnlichen schönen Namen, finde ich natürlich eine ganz tolle Sache, dass du das machst und ich rede auch immer und immer wieder gerne hier in der Sendung darüber. Und das müssen wir auch noch viele Jahre tun, damit diese Art und dieser Zweig der Medizin noch viel bekannter wird. Ja. Und die Leute dann auch in den ernsten Situationen das beanspruchen können. Ich danke für deinen Anruf und wünsche für Kommt deine... Kommt mal nach Hannover irgendwann mal? Ja, da würde ich gerne mal vorbeikommen und gucken bei euch. Gut. Ja. Würde mich freuen. Liebe Evelina, alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Ciao. Adios, Gottes Segen. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Christoph Gellert. Morgen wieder, sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit offenen freien Themen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.